Ihr findet mich nicht. Nein, ihr findet mich nicht. Nicht mal auf dem Mond oder auf den Weiten in der Savanne im Dickicht. Ich bin nicht da. Es ist niemand zu Hause, dort, wo ihr mich sucht. Ich verstecke mich nicht, aber ihr findet mich nicht. Ich bin hier, wo ich bin, und ich bin nicht da. Drück hier runter. Ich will stehen. Kommt nicht in Frage. Zwei Männer gegen eine alte Frau. Ich habe welche gekannt, bei denen vier nötig waren, Oma. Runter von meinen Beinen. Wir bleiben auf dir sitzen, bis wir nicht Kühe haben. Lasst mich in Ruhe. Erst, wenn wir unsere Arbeit getan haben. Nein, keine Spritze. Nur ein Schüsschen zur Entspannung. Ich vertrage keine Drogen, nicht mal Aspirin. Erzähl uns nicht, wo es lang geht, Oma. Ich will mit dem Arzt sprechen. Der wischt dich deine Spucke aus dem Gesicht. Also fest. Nein! Das wär's. In zwei Minuten bist du wieder wie neu, Oma. Nein! Nicht dagegen wehren. Einfach entspannen und fallen lassen. Nein! Und plötzlich eines Tages, als sie Zwiebeln schnitt, bemerkte sie, dass ihre Tränen sie schrumpfen ließen. Auch ihre Stimme schrumpfte. Und was für sie ein Schrei war, war für jeden, der sie hören mochte, ein Flüstern. Auf Erbsengröße geschrumpft, richtete sie sich in der Zuckerdose ein, bereitete sich aus den Zuckerstückchen ein Lager und lutschte sie gegen den Hunger. Bis sie, als sie einmal vor sich hin träumte, von einer Zuckerzange hochgehoben und kopfüber in brühheißen Tee fallen gelassen wurde, gleich darauf auf einen Teelöffel gerettet und zum Trocknen auf den Tisch gelegt. Sieh mal, die eklige Fliege, dröhnte ein Riese. Ein Fingernagel schnipste sie über die Tischkante und dort auf dem Fußboden lag sie, bezwungen, so manches Jahr, wo Stiefel groß wie Felsblöcke sie jeden Moment zu zerquetschen drohten. Und dann eines Tages, als die Tür offen stand, um den Frühling hereinzulassen, hörte sie es schon von weit her, wie früher so oft die Kirchenglocken des übernächsten Dorfes. Ein Huhn stakste auf sie zu und pickte die Schätze auf, die vom Tisch gefallen waren, und kam ganz nah. Bernadette, Bernadette, du erkennst mich doch sicher. Wie oft habe ich dir dein Federkleid gekämmt? Warum haben Sie mich gestern angespuckt? So macht es mein Lama, wenn es spürt, dass ihm jemand wehtun wird. Wird? Richtig. Aber Sie geben zu, dass ich Ihnen bis jetzt nicht wehgetan habe. Es stand Ihnen im Gesicht. Können Sie meinem Gesicht lesen? Ich weiß, wann mir jemand wehtun will. Dafür haben wir hier in der Klinik ein Wort. Ist mir doch egal. Glauben Sie nicht, dass Sie sich das einbilden? Ausgeschlossen. Wieso sind Sie so sicher? Weil ich hier eingesperrt bin. Sie sind nicht eingesperrt. Sie sind in ärztlicher Behandlung. Und wer soll meine Viecher füttern? Ihre Nachbarn vielleicht. Dieses Pack, die werden Sie in Stücke schneiden. Wieso glauben Sie, dass man Ihnen nur schaden will? Sehen Sie sich mein Ohr an. Was ist damit? Ein Loch von der Schrotflinte. Ich sehe nichts. Das hat der Bürgermeister auch gesagt. Keine Spur einer Wunde. Ein Teil vom Ohrläppchen fehlt. Es ist noch alles dran. Wann lassen Sie mich frei? Man hat Sie hergeschickt, weil Sie eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. Hergeschickt? Wer hat mich hergeschickt? Was spielt das denn für eine Rolle? Die Lügen. Es gibt auch polizeiliche Aussagen in Ihrer Sache. Die stecken mit denen unter einer Decke. Sind denn alle gegen Sie? Nicht alle. Wer nicht? Meine Viecher. Alle anderen schon? Ein Sergeant Lavigne, ja. Wirklich alle? In dem Dorf? Ja. Irgendeine Ausnahme wird es doch geben. Nein. Spielen Sie gern Tischtennis? Was ist das? Bei uns gibt es für unsere Senioren Sport- und Freizeitmöglichkeiten. So lange bleibe ich nicht. Das entscheide ich. Wann kann ich zurück zu meinen Viechern? Wenn Sie sich erholt haben. Erholt wovon? Mir fehlt nichts. Erholt von dem Wahn, dass Ihnen nichts fehlt. Du hättest wenigstens Strom legen lassen sollen, Etienne. Dazu hätte man die Spargelgräben ausheben müssen. Und die Hälfte vom Aprikosengarten wäre dabei draufgegangen. Wenigstens hättest du Licht gehabt und einen elektrischen Kamin. Es ging auch ohne. Du hättest die Feuchtigkeit aus den Wänden bekommen. Diese Wände werden sogar dich überleben, Marinette. Sie blättern ab. Die Türen schließen nicht. Die Fensterläden sind aus den Angeln. Was sollte ich denn noch alles machen in den letzten Jahren? Der Boden, Etienne. Um den hättest du dich kümmern sollen. Der reine Sand. Es wird dir nichts mehr wachsen. Du hast kein Geld mehr geschickt. Ich konnte mir keinen Dünger leisten. Das jahrelange Düngen mit Kunstdünger hat den Boden kaputt gemacht. Ich werde einen Esel kaufen. Ein Esel? Ja. Er frisst das ganze Unkraut. Und in einem Monat ist die Erde mit dem gedüngt, was er hinter sich lässt. Wenn du keinen Spargel mehr anbaust, streicht der Staat dir den Zuschuss. Ich verkaufe nichts von dem, was ich anbaue. Es ist für mich und die Viecher. Wovon willst du leben? Ich habe die Rente von der Telefongesellschaft, Etienne. Milch von der Ziege, Eier von den Hühnern. Früher oder später brauchst du einen Mann. Eher sterbe ich. Eine alleinstehende Frau werden sie hier nicht dulden. Das geht die gar nichts an, Etienne. In ihren Augen ist das unnatürlich. Sie werden es nicht akzeptieren. Vorsicht, Madame, dass Sie gar nicht von der Leiter fallen. Es würde Tage dauern, bis man sie findet. Diese Straße wird außerhalb der Jagdsaison kaum benutzt. Sie erkennen mich doch, Madame. Bürgermeister Blanc. Der bin ich. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Heute sitzen meine Enkel im selben Klassenzimmer und benutzen dasselbe Plumpsklo. Ihre auch? Nein. Sollten Sie diese Arbeit nicht jemand anderem überlassen? In unserem Dorf gibt es ein paar ausgezeichnete Tischler, die arbeitslos sind. Ich kann das alleine machen. Seit Ihr Bruder Etienne tot ist, verfällt hier alles. Früher war dies einer der schönsten Höfe in Saint-Jean-le-Vigny. Wenn Sie möchten, könnte ich nach der Weinlese einen oder zwei meiner marokkanischen Saisonarbeiter entbehren. Sie müssten ihnen nur 3/4 des normalen Lohns zahlen. Nette Burschen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich schaffe das allein. Ich pflege alle Neuankömmlinge im Dorf willkommen zu heißen und erkundige mich, ob sie etwas brauchen. Obwohl Sie kaum neu zu nennen sind, Madame. Wie lange ist es her, dass Sie weggegangen sind? 30 Jahre? Länger. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht zu einsam hier draußen. Ich muss jetzt die Ziege melken. Entschuldigen Sie mich. Ihr Wald ist stark zugewachsen. Ich könnte Ihnen ein paar Leute mit Motorsägen schicken, die ihn umsonst auslichten. Aber den Erlös des Holzes müssten Sie mit der Gemeinde teilen. Ich fälle keine Bäume. Ihr Wald muss gelichtet werden, Madame. Sie wissen, wie es hier im Sommer ist. Man braucht nicht mal ein Streichholz und die Katastrophe ist da. Die Sonne allein genügt schon. Außerdem haben Sie viele Steineichen. Die könnten Sie verkaufen und damit Ihre Rente aufstocken. Wenn ein Forstinspektor das sieht, bleibt Ihnen sowieso keine Wahl. Von mir aus können Sie die toten und morschen Stämme wegräumen. Aber ich töte nichts, was lebt. Vor 300 Jahren, als ich auf eben diesem Schemel saß und als ich eben diesen Kittel trug und meine Nägel so gesplittert waren wie heute, da fragte ich mich, wie wird es wohl sein in 300 Jahren, wenn ich auf diesem selben Schemel sitze und wenn ich diesen selben Kittel trage und meine Nägel so gesplittert sind wie damals. Mich nur zu entsinnen, wie es war vor 300 Jahren auf diesem wackeligen Schemel reitend, mein Kittel da und da und da zerrissen mit meinen jämmerlichen Fingernägeln und niemand, niemand kennt mich mehr, nur ich, und es war mir egal, und es war mir egal. Was du nicht sagst, was du nicht sagst. Du willst nicht, dass man dich melkt oder zu Käse macht. Du willst eine Märchenziege sein, gewindelt und gekämmt und mit Torte gefüttert. Aber nicht bei mir. Ich war sechs, als meine Spuck es ausbläst. Meine Sag das Wort. Mutter. Du kriegst deine Mutter nicht über die Lippen, was bläst? Nein, ich wollte... In deiner Akte steht, dass du kurz nach der Scheidung deiner Eltern zu stottern anfingst. Wolltest du das der Gruppe erzählen? Nein. Was dann, Blaise? Jetzt habe ich es vergessen. Und du, Silly, kaufst schon den ganzen Abend an den Fingern. Vorige Woche hast du der Gruppe versprochen, darauf zu achten. Zuck, zuck. Wie bitte? Zuck die Achseln, zuck den Arsch. Vorige Woche hast du gesagt, du würdest den Mut aufbringen, deinen Selbstmordversuch zu beschreiben, Silly. Es war nichts Dolles. Was soll das heißen? Ich habe nicht genug Tabletten geschluckt. Das nächste Mal versuche ich es mit Gas. Wie kann man über diese Dinge nur so zynisch reden? Zuck, zuck. Du hast deinen Spaß daran, die Nase über uns zu rümpfen, stimmt's? Was meinen die anderen dazu? Warum macht sich Sylvie immer über uns lustig? Will sie etwas verbergen? Nein? Nun, vorige Woche hat sie uns erzählt, wie ihr Vater sie gequält hat. Vielleicht identifiziert sie mich mit ihrem Vater und meint, sie müsse zynisch sein. Was meint ihr? Ich weiß jetzt, was ich sagen wollte. Jetzt ist Sylvie an der Reihe. Egal, ich weiß es wieder. Du bist nicht der Einzige in der Gruppe, Blaise. Ich warte dran. Wenn du einen Wutanfall bekommst, rufe ich die Pflege. Ich warte dran. Na schön. Aber du wirst die anderen enttäuschen, wenn du unseren Rhythmus störst. Was tust du da? Als ich sechs war, kam meine Mutter in mein Zimmer. Sie war betrunken, wie schon so oft. Aber diesmal sagte sie, hier kann ich nicht bleiben. Hier ist der Schlüssel zur Speisekammer. Ich leg dir 200 Franc auf die Kommode. Wenn dein Vater von seinen Huren kommt, sagst du, ich bin weg. und ich nehme deine große Schwester mit. Ich will nicht, dass sie hier bei deinem Vater lebt. Schön, Bless, schön. Ich habe heute Abend etwas über dich erfahren. Was? Sag es ihm, Sylvie. Was? Was er getan hat. Zum Tanzen war das nicht. Natürlich nicht. Es geht darum, was er tut, wenn er spricht und was er nicht tut, wenn er singt. Marinette, Sie haben den ganzen Abend noch kein Wort gesagt. Wie denken Sie darüber? Ich denke gar nichts. Ich sollte nicht hier sein. Es ist ein Irrtum. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe gehört, Sie nehmen Tiere auf. Was soll ich mit einem Lama? Nicht, dass ich es gerne weggebe, wissen Sie. Aber wir lösen den Zirkus auf. Die Zwergziege und die Tanzrunde habe ich im Dorf verkauft. Aber niemand wollte das Lama. Man sagte Sie vielleicht. Wer hat das gesagt? Die Leute im Dorf. Sie sagen... Also das Maul, ihr! Sie sagen, Sie würden streunende Tiere aufnehmen. Und Sie wären genau die Sorte, die Lamas. Kümmern Sie sich nicht um die auf dem Wagen, Madame. Wollt ihr es haben? 3000 Francs, die Hälfte von dem, was ich einem peruanischen Indio gezahlt habe. Streichen Sie es. Fühlen Sie mal, wie Sand. 3000 Francs ist eine Menge Geld für ein Lama. Geschenkt ist das. Was soll ich damit? Es gibt keine Milch. Was frisst es eigentlich? Gestrüpp, Disteln, Brombeersträucher, Farne, alles. Ich glaube, nein. Zu dumm. Wir können es nicht mitnehmen. Dann müssen wir es eben heute Abend am Spieß brauchen. Halt die Klappe da oben. Sie lassen mir keine Wahl, Madame. Nein, Sie dürfen es nicht töten. Lassen Sie mich ein paar Tage darüber nachdenken. Sie sind gut, Madame. Ein paar Tage. Wir sind Zigeuner. Wir ziehen heute weiter. Ich müsste Ihnen einen Scheck geben. Dann müsste ich mir ja ein Konto einrichten. Naja, dann nicht, Madame. Ich wollte Ihnen nur einen Gefallen tun. Dies ist Gottes auserwähltes Tier. Er hat es in die Anden, das höchste Gebirge der Welt, gesetzt, um es so nahe wie möglich bei sich am Himmel zu haben. Und jetzt zwingen Sie mich, einen Topf aus ihm zu kochen. Nein, warten Sie einen Moment. Was tust du, Marinette? Ich muss es tun, Etienne. Das ist mein ganzes Erspartes, Woche für Woche. Vom Verkauf des Ziegenkäses beiseite gelegt. Für meine alten Tage. Und die willst du einem dreckigen Zigeuner geben? Ich muss es tun. Der Krug gehört mir. Gib ihn mir. Du brauchst ihn nicht mehr. Du bist tot. Für ein Lama. Ich will es haben, Etienne. 2400, 2500, 2700, 2900, stimmt. Ich brauche eine Quittung, dass es mir gehört. Das Tier ist Ihre Quittung, Madame. Sieh mal, Etienne, es hat überhaupt keine Angst. Die Nase tief in die Brombeersträucher zu stecken, um auf Verborgenes zu stoßen. Die reinste Geldverschwendung, Marinette. Nein. Auf diese Art säubert es den ganzen Wald. Es frisst das Unterholz, das schuld an den Waldbränden ist. Es frisst sogar die trockenen Blätter von den Ästen. Wen kümmert, wenn der Wald abbrennt? Mich. Ich habe Fasane und Waldhühner ausgesetzt. Nächstes Jahr wird der Wald voll von ihnen sein. Was ist das? Ist da jemand? Rufen Sie Ihre Hunde zurück. Nehmen Sie die Hunde weg. Nehmen Sie die Hunde weg. Dieser Wald gehört mir. Sie haben kein Recht. Ich kenne Ihnen nichts, Madame. Sie kennen mich. Meunier, mir gehört das Café. Was haben Sie denn hier zu suchen? Tatsache ist, Madame, wenn ich 6 Schritte zurückgehe, so wie jetzt, stehe ich auf meinem Besitz. Nein. Doch, doch. Wenn Sie das Grundbuch im Rathaus einsehen, finden Sie es eingetragen. Dieses Land gehört mir. Nein, diese Parzelle hat mir Ihr Bruder Etienne verkauft, bevor er starb. Davon weiß ich nichts. Es steht aber im Grundbuch. Was haben Sie denn da? Ein Lama. Es hat Angst vor Ihren Hunden. Was wollen Sie hier in Saint-Jean-de-Vigne mit einem Lama? Das ist meine Sache. Habe ich Sie eben mit jemandem reden hören? Mit wem hätte ich reden sollen? Mit dem Lama, oder? Vielleicht. Tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Ich war gerade unterwegs, um nach den Weinstöcken zu sehen. Ich habe gehört, dass Sie auf Etiennes Hof leben, aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie so weit in den Wald hineinkommen würden. Das ist mein Wald. Im September seien Sie mal schön auf der Hut, Madame. Was soll das heißen? Dann beginnt die Jagdsaison. Als es Winter wurde in dem Jahr, als es Winter wurde in dem Jahr, streckte die Erde hier im Süden einen verdorrten Finger aus, kratzte eine Wolke an und ließ es schneien. Und niemand unter den Lebenden hat je hier im Süden Schnee gesehen und glaubte, der Himmel sei aus den Fugen. Der Bürgermeister und seine Ratsherren untersagten darauf für die Zukunft alle Wunder an diesem dürren Ort. Ich hab Ihnen doch gesagt, Mindy, keine Hunde. Ich habe jetzt wie geregt auf dieser Straße, Madame. Sie führt doch mal lang. Nicht mit Hunden. Sie verschrecken mir die Tiere. Dann haben Sie Ihre Tiere doch im Gehege. Verschwinden Sie! Ich sage Ihnen, ich habe hier wie geregt. Keine Hunde, sage ich. Keine Hunde! Lassen Sie mich vorbei. Zum Teufel! Was haben Sie da auf mich geschüttet? Ziegenmilch. Ihre Hunde können Sie ja von Ihrer Visage lecken. Man hat mir berichtet, dass Sie wieder die Spitzen ablehnen. Sie wissen doch, die sind nur zu Ihrem Besten. Sie werden Ihnen helfen, Ihren Weg zurück in die Welt zu finden. Ihren Weg? Sie widersetzen sich der Behandlung und weigern sich, mit mir zu sprechen. Sie lassen mir keine Wahl. Ich gehöre nicht hierher. Das entscheiden nicht Sie. Die Patienten hier sind verrückt. Sie sind krank. Genau wie Sie. Ich bin nicht krank. Und warum sind Sie dann hier? Ihrer Meinung nach? Wegen der Mörder. Was für Mörder? Meunier, Lhermitte, Blanc, alle. Sie wissen doch, dass Sie aggressiv, manchmal sogar gewalttätig sind. Ich habe noch nie in meinem Leben jemandem was getan. Vielleicht sind Sie sich dessen nur nicht bewusst. Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten. Man hat Sie eingewiesen. 60 Jahre lang habe ich ein friedliches Leben geführt. Wollen Sie mir davon erzählen? Ich sag Ihnen doch nein. Solche Dinge sind privat. Es würde mir helfen, Ihnen zu helfen. Ich brauche keine Hilfe. Ich will nichts als nach Hause und meine Tiere füttern. Warum haben Sie nicht geheiratet? Was wollen Sie hören, Doktor? Ich will hören, dass Ihnen der Geruch von Männern suspekt ist, Marinette. Dann kann ich mir ein Bild von Ihrer Krankheit machen. Nun, Doktor, der Geruch meiner Ziegenböcke ist mir lieber als Ihrer. Wie lautet nun Ihre Diagnose? Sie identifizieren mich mit Ihrem Vater, der nach Ziegenbockpisse stank. Das erklärt, warum Sie alt, böse und aggressiv sind. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit als Telefonistin, Marinette. Marinette? Wollen Sie bestreiten, dass das mein Land ist, Bürgermeister Blanc? Natürlich bestreite ich das nicht. Sie haben kein Recht, dort zu jagen. Also, das ist... gesetzlich verbrieft. Eine heikle Angelegenheit. Es ist mein Land. Wenn Sie verhindern wollen, dass jemand eindringt, müssen Sie es einzäunen. Ich habe 35 Hektar. Kann ich die etwa alle einzäunen? Höchstwahrscheinlich nicht. Ich habe Grenzmarkierungen angebracht. Grenzmarkierungen? Ein Jäger sichtet mehrere hundert Meter außerhalb ihres Gebiets einen Hasen. Seine Hunde verfolgen ihn und stellen ihn ein paar Meter auf ihrem Land. Was soll er da tun? Was erwarten Sie? Die Hunde zurückpfeifen und nach Hause gehen. Im Leben nicht. Nicht in Ihrem und in meinem auch nicht. Sie töten Tiere, also sind Sie Verbrecher. Manche Tiere sind alt und krank, Madame. Manche Arten übervölkert. Manche zerstören Bäume und Saat. Indem wir diese töten, unterstützen wir die natürliche Auslese. Und die Spatzen? Was für Spatzen? Gestern sind vom Telegraphendraht, der an meinem Haus vorbeiführt, Spatzen abgeschossen worden. Wozu? Wozu? Das sind keine echten Jäger. Das sind frustrierte Burschen, die an dem Tag einfach leer ausgegangen sind. Die muss man im Zaum halten. Wenn Sie wollen, bringe ich bei der nächsten Sitzung des Jagdvereins Ihren Fall ein. Ich versuche, die Zusage zu bekommen, dass man sich von Ihrem Gebiet fernhält. Aber erwarten Sie nicht zu viel von mir, Madame. Marinette? Ich muss Sie dringend bitten, diese Männer nicht zu reizen. Sie betrachten die Jagd als Ihr angestammtes heiliges Recht. Auf Leute, die es beschränken wollen, reagieren Sie empfindlich. Drohen Sie mir? Drohen? Ich weiß, was Sie sagen wollen. Eines schönen Tages wird mein Brunnenwasser vergiftet sein. Oder mir zufällig ein Dachziegel auf den Kopf fallen. Sage ich das? Was sagen Sie? Ich stelle eine Frage. Was für eine Frage? Es wäre schön, wenn Sie über Ihre 30 Jahre als Telefonistin sprechen würden. Mitten in der Nacht riefen die Kinder an und sagten, ihre Mutter sei ausgegangen und nicht zurückgekommen. Und ob ich sie bitte anrufen würde, wo immer sie sei. Und sie bitten könnte, ein Rosinenbrötchen mitzubringen. Oder obszöne Anrufe während der Nachtschicht? Aha. Erzählen Sie, wie Sie darauf reagiert haben. Nie und nimmer. Kannst du nicht schlafen? Sie sind draußen. Etienne. Nachts dürfen sie nicht jagen, Marinette. Das ist verboten. Die Tiere sind unruhig. Ich höre nichts. Ich gehe nachsehen. Lass es. Komm zurück ins Bett. Du bist zu alt, um im Nachthemd nach unten zu gehen. Wir haben Nordwind. In den Ställen spricht jemand. Das ist ein Lama. Es hat Heimweh. In all den Nächten allein in den Städten hatte ich nie Angst. Du brauchst einen Beschützer. Meine Frau allein am Rande der Wälder. Tiere haben Angst. Komm zurück ins Bett. Allein ist es kalt hier drin. Ich muss raus. Du wirst alles nur schlimmer machen und sie aufschrecken. Komm zurück ins Bett. Später. Das ist zu spät. In dieser Kälte werde ich mich so zusammenkrümmen, wie du mich im Schrank gefunden hast. Ich muss gehen, Etienne. Wer von euch hat mich gerufen? Eins von euch hat mich gerufen. Ich habe euch im Bett gehört. Eins von euch hatte Angst. Warst du das? Wer dann? Das Lama? Ich hätte es mir denken können. Die anderen wissen, was kommt. Sie haben es alles schon mal gehört. Draußen auf der Weide plötzlich ein Gewehrschuss und dann ein Schrei aus dem Wald. Weit weg von zu Hause. Dich wird man an einem Ort wie diesem nie akzeptieren. Morgen führe ich dich hinaus zu den Steineichen. Da kannst du das Dickicht säubern, während ich die Waldhühner zähle. Für heute Nacht mach die Augen zu, wenn du kannst. Sprich mit jemandem, egal mit wem. Das ist die einzige Medizin. An dem Tag, wenn sie nicht zulassen, wenn sie nicht zulassen, dass die Sonne aufgeht, nie mehr, nie mehr. An dem Tag, wenn sie sie zurückzwingen unter den Horizont. Das ist der Tag, an dem ich um mich herum alle Spatzen und alle Lerchen und alle Dompfaffen und auch die Krähen, ja sogar die Krähen, im Obstgarten versammle und ihnen beibringe, allen beibringe, sich zu fühlen als Nachtigallen. Der Tag bricht an, Etienne. Sie kommen jetzt. Lass es gut sein. An einem Ort wie diesem wird man dich nie akzeptieren, Marinette. Hier bist du eine Fremde. Mach die Augen zu. Das ist die einzige Medizin. Morgen. Morgen. Morgen. Dann wollen wir mal. Schöner Tag, ne? Das ist ein sehr schöner Tag. Hoffentlich kommt das noch mal vor die Flinte. Oh, denke ich schon. Geh mit ihnen. Folge ihnen. Geh zurück ins Bett. Der Wald. Was? Etienne. Euch. Da drüben. Mach die Taschenlampen an. Nicht direkt draufleuchten. Da drüben. Rechts. Über dem Nest. Nach dem ersten Schuss lasst ihr die Hunde los. Die anderen decken die Lichtung ab. Es tut mir leid, Madame. Mein Bruder Etienne hat diese Bäume vor über 50 Jahren gepflanzt. Ich erinnere mich. Sie hätten uns erlauben sollen, sie auszurichten. Seit 4 Monaten hat es nicht geregnet. Und dann der Mistral gestern. Früher oder später musste es so kommen. Ihre Mörder haben das getan, Blanc. Wie bitte? Ihre Jäger haben das Feuer gelegt. Das ist eine sehr gravierende Beschuldigung, Madame. Haben Sie Beweise? Ich brauche keine Beweise. Ich weiß es. Hören Sie, die ganze Region von hier bis zur Côte d'Azur ist anfällig für Brände. Und wir haben eine Dürre hinter uns. Kein Tag im Sommer, an dem nicht ein Waldgebiet in Flammen aufgeht. Der Sommer ist vorbei. Und Ihre Jäger haben das getan. Haben Sie Zeugen? Meine Fasane. Vater war Jäger. Gib es doch zu, Marinette. Nein. Als Junge habe ich ihn begleitet. Nein, Etienne. Er hat nur verwundete Tiere von ihren Qualen erlöst. Ich habe mit ihm zusammen Wildschweine geschossen, Marinette. Hör auf! Es waren zu viele, wir mussten sie dezimieren. Niemand hat so viele geschossen wie Vater. Nein! Einer Kette Knoblauch um meinen Hals und einem Kranz aus Zwiebeln in meinem Haar, lass ich mich hier nieder bei deinem Hochzeitsschmaus, Hochzeitsschmaus. Und erinnere dich, dass nur ich es bin, nur ich. Und die Kette Knoblauch um meinen Hals, hab keine Angst, nein, hab nur keine Angst. Sie war einmal, oh ja, sie war einmal eine Girlande von Rosen, für mich bestimmt und wollte nicht mehr warten an meinem offenen Grab. Marinette? Ja, Vater. Tu mir einen Gefallen. Ich kann jetzt nicht. Man hat mich erschossen. Das macht nichts. Geh in die Küche und hole mir meinen Tabak. Er ist unter der zerbrochenen Fliese. Warum da, Vater? Deine Mutter hat mir das Rauchen verboten. Ich mag es auch nicht, wenn du nach Rauch riechst. Nur dies eine Mal. Unter der zerbrochenen Fliese. Die Packung mit dem Wildschwein und den 2 Stoßzähnen drauf. Aber ich liege hier. Man hat mich erschossen. Unter der zerbrochenen Fliese. Bring ihn mir und komm zurück ins Bett. Siehst du es nicht? Nein. Dann sind deine Augen genauso krank wie deine Stimme. Aber ich will es sehen, Marinette. Dort am Ohrläppchen. Das Schrotkorn blieb einen Monat drin stecken, dann fiel es raus und zurück blieb ein kleines Loch. Es ist ein großes Loch. Ist es nicht. Es ist so winzig, man sieht es kaum. Warum bin ich auch so dumm, jemand mein Geheimnis zu verraten? Noch dazu dir. Ich war mal tot. Ach ja? Meine die neue Frau von meinem Ja, ja. Als sie hier den Rücken zukehrte, hat sie mich mit einer Bratpfanne gehauen. Was hast du getan? Sie konnte es nicht ertragen, dass ich stotter. Sie hat gesagt, da reagiert sie allergisch. Und du warst tot? Mein Herz hat ausgesetzt. Der Notarzt musste mich wiederbeleben. Erzähl. Ich erinnere mich an jedes Wort, das sie sagten. Sie, meine Stiefen, sie hat zu lange gewartet, bis sie jemanden rief. Dann, als sie kamen, hat sie gesagt, dass ich von der Leiter auf den Kopf gefallen bin. Sie haben gesagt, versuchen wir, ihn wieder zu beleben. Sie hat gesagt, was, wer, wenn nicht? Und ich habe gehofft, du hättest die Engel singen hören. Die würden nicht für mich singen. Warum nicht für dich? Die singen nur für Babys, die das Glück haben, bei der Geburt zu sterben. Es ist ihnen egal, wenn einen jemand mit der Bratpfanne erschlägt. Wenn sie kommen, sollen sie mir keine Flügel ankleben, damit ich mit ihnen hinauffliege. Ich brauche das nicht. Aber eine Kantate möchte ich schon hören. Im Dickicht da drüben ist ein Büschlein da. Die sollen sich entlang der Straße portieren. Ich komme mit den Hunden von hinten. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Weiß nicht, beeile dich und gib den anderen Bescheid, bevor die Tiere entkommen. Da drüben, da ist die Verrückte. Ach, was denn jetzt? Was tut die da? Sie sprüht Parfum, damit die Hunde die Fährte verlieren. Alte Hexe! Sind Sie ganz und gar von Gott verlassen, Madame? Hören Sie endlich auf mit dem Unfug! Geben Sie das her! Ah! Oh, meine Augen! Na, warten Sie! Jetzt ist ein für alle Male Schluss! Ihr findet mich nicht! Nein, ihr findet mich nicht! Nicht mal auf dem Mond! Die Wildschweine sind uns inzwischen durch die Lappen gegangen! Am liebsten würde ich dir verrückt! Halten Sie den Mund! Es ist niemand zu Hause! Sie sollen den Mund halten! Ihr mich sucht. Du alte verrückte Vettel, du! Ich verstecke mich nicht! Aber wie weit wollen Sie es noch treiben, Madame? Ich bin hier, wo ich bin! Und jetzt ich reicht's bin mir, da. Du Luder! Monsieur! Keine Sorge, hier, nimm das Seil und hilf mir, sie an den Baum zu fesseln! Niemand wird auch nur einen Finger krumm machen, wenn wir der Madame ja eine Lektion erteilen. Ihr findet mich nicht. Monsieur! Ich bin hier! Beruhige dich! Ach was! Ich beherrsche mich bei der schon viel zu lange! Wissen Sie, Madame, wenn Sie Mörder an unsere Scheunentore schmieren und unsere Frauen auf einem öffentlichen Gehweg mit dem Schlauch bespritzen, dann haben Sie nichts anderes verdient. Sie wissen nicht, was das ist. Sie haben wohl noch nie einen Kreis von Zweigen in Ihrem sieben Leben gesehen, wie? Lassen Sie mich gehen. Jetzt kriegen Sie es doch mit der Angst, was? Lassen Sie mich gehen. Sie wissen doch, was Sie sind. Monsieur! Eine Hexe sind Sie. Wissen Sie, was mit Hexen geschieht, die Jäger im Wald in die Falle gehen? Ihr findet mich nicht. Nein, ihr findet mich Mach nicht. Mach das Feuer aus, Monsieur! Ich will Ihnen nur ein bisschen Angst einjagen. Teilt es aus, sage ich. War nur ein kleiner Scherz, um Angst zu machen. Mach sie vom Baum los. So etwas gibt's in meiner Gemeinde nicht. Sie hat uns angegriffen. Sie hat den Mann hier fast geblendet. Oh, ich habe dich gebeten, ihr Land nicht zu betreten. Das ist mein Land, Blau, nicht ihres. Die Baumreihe da drüben ist die Grenze. Haben Sie das gehört, Madame? Das ist mir egal. Dieser Mann hat das Recht, auf seinem eigenen Land zu jagen. Nein. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, Madame, damit Sie Ruhe auf Ihrem Land haben. Denselben Respekt müssen Sie anderen aber auch entgegenbringen. Wo immer man Lebewesen ermordet, da werde ich sein. Hast du das gehört, Blanc? Wir haben dich gebeten, dafür zu sorgen, dass sie uns vom Halse bleibt. Und was ist dabei rausgekommen? Gestern hat man hunderte von Schnecken in meine Salatbeete gesetzt. Und gerade eben sind uns ihretwegen zwei Wildschweine durch die Lappen gegangen. Aber ich dulde in Saint-Jean-le-Vigny keine Gewalt. Nicht, solange ich Bürgermeister bin. Die Jagdsaison geht nur noch 3 Wochen, Blanc. Wenn du sie nicht in Schach halten kannst, dann tun wir das. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz. Sie können mich nicht zwingen. Ich kann nicht mehr für Ihre Sicherheit garantieren. Ich lebe hier. Ja, aber wenn Sie uns nicht so akzeptieren, wie wir sind, dann steht es Ihnen frei, woanders hinzugehen. Sie können mich nicht von meinen Tieren trennen. Wenn Sie wollen, bitte ich den Schäfer, sich um Sie zu kümmern, während Sie in der Klinik sind. Sie sprechen mit niemandem, außer mit mir. Ich verstehe. Es ist ja nur für kurze Zeit. Eine Art Erholungsurlaub. Ich finde, Sie haben sich zu viel zugemutet, als Sie versuchten, das, was Ihr Bruder hat verfallen lassen, wieder aufzubauen. Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten. Ich schon. Jedenfalls habe ich einen Einweisungsbeschluss für Sie unterschrieben. Er ist vom Gemeinderat einstimmig genehmigt worden. Was kümmert mich der Gemeinderat? Sie haben uns gewählt, damit wir Ihre Interessen vertreten. Ich habe niemanden gewählt. Sie wissen ja nicht, wie leid mir das alles tut, Madame. Seit 18 Jahren bin ich Bürgermeister dieses Dorfes. So etwas musste ich noch nie tun. Komm zurück ins Bett, Marinette. Es ist Vollmond. Meine Tiere können nicht schlafen. Hör mal, Etienne, misch dich nicht ein. Es geht dich nichts an. Das Lama ruft. Komm zurück ins Bett, Marinette. Ich muss zu ihm. Ich kann nichts sehen hier drin. Es gibt kein Licht. Stirb! Schnell! Sie haben ihm die Beine gebrochen. Oh mein Gott! Mein Gott! Warum haben Sie es nicht getötet? Damit du es tust, Mama. Ich kann nicht. Du kannst es nicht so leiden lassen. Zeig es mir, Vater. Du musst ihm den Hals zudrücken und... Nimm einen Stein. Nein, ich kann nicht. Ich lasse es einfach einschlafen. Press ihm ein Kissen auf den Kopf. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Tu es, Marinette. Verzeih mir. Haltet sie fest. Nein. Sie missbrauchen mein Wohlwollen, Marinette. Nein. Zuerst muss ich es töten. Wen müssen Sie töten? Die Spritze, Doktor. Gut, bereiten Sie die Elektroschocks vor. Und dann eines Nachmittags, als sie ihre Speisekammer wischte und es eilig hatte, damit fertig zu werden, kippte sie eine Flasche Essig über ihr Haar, ihr Kleid, ihre Hände. Und als die Flüssigkeit auf ihrer Haut getrocknet war, bemerkte sie, wie ihr Blutstrom zu einem Rinnsal wurde. Und wieder begann sie zu schrumpfen. Diesmal ging es nicht so schnell wie zuvor, nicht wie im Märchen, wie durch Zauberhand. Nein, diesmal war sie sich dessen bewusst, sah sich selbst im Spiegel schon halb verschwinden, ein Bein stärker geschrumpft als das andere, sodass sie Schlagseite hatte. Ihr Kopf viel kleiner als der übrige Körper, nur zwei Augen, die das bezeugten. Und als sie wieder so klein wie eine Erbse war, kam sie sich vor, als hätte ein großer Stock sie in die Luft gehoben. Sie schaute auf und sah, dass es die Katze war, die sie zwischen den Pfoten hielt. Dann über den Boden stupste, sie zwischen die Fänge nahm, nicht um ihr weh zu tun, sondern um mit ihr zu spielen. Und sie wusste die ganze Zeit, dass es in diesem Augenblick verhängnisvoll wäre, zu schwitzen. Nein, die Katze frisst die Maus erst, wenn das winzige Ding vor lauter Entsetzen seinen Körper mit dem köstlichen, unwiderstehlichen Geschmack seiner Angst erfüllt. Also bestand die List darin, sich schlaff zu machen, es geschehen zu lassen, sich da reinzuschicken, nicht zu schwitzen. An etwas anderes zu denken. Wach gar nicht erst auf, Marinette. Hol mich in deine Träume. Ich hau hier ab, das wollte ich dir nur sagen. Mittags bewacht niemand das Tor. In 10 Sekunden bin ich drüben. Ich habe es geübt. Ich wollte dir nur Lebwohl sagen, du bist meine Freundin. Ich wollte dich nicht wecken. Aber wenn du vor ihnen in mein Zimmer kommst, nimm dir meine Comics, die kann ich nicht mitnehmen. Und unter dem Bett ist ein Versteck mit Amphetaminen aus der Krankenhausapotheke geklaut. Nimm zwei davon, bevor sie dich niederspritzen. Und schon bist du auf der Reise. Zwei Jahre scheinen mir für einen solchen Fall übertrieben, Doktor. Das habe ich zu entscheiden. Eine Verwahrung solcher Art muss alle 6 Monate geprüft werden. Als Chefpsychiater dieser Klinik treffe ich die Anordnungen. Offen gesagt ist mir dieser Fall sehr vertraut und meine langjährige Praxis lehrt mich, dass es geradezu kriminell ist, Patienten, die doch nicht in der Lage sind, den Anforderungen der Welt draußen nachzukommen, zu entlassen. Nach spätestens einem Monat sind sie wieder hier. Und den vorliegenden Fall beurteilen Sie so? Als die Frau herkam, war sie feindselig und völlig unkooperativ. In diesen 2 Jahren habe ich es geschafft, sie zu dämpfen. Und vor allem davon zu überzeugen, dass sie krank ist. Ich will nicht, dass meine Arbeit umsonst war. Und das nur, weil Sie übereilte Entscheidungen treffen, Madame Inspektor. Ich war in dem Dorf, wo sie lebt. Ich habe mit dem Bürgermeister und anderen Nachbarn gesprochen. Auf beiden Seiten scheint es ziemlich viel Aggression gegeben zu haben. Aber auch nicht mehr als die Stammesfäden, wie sie nun mal in einer abgeschlossenen Welt, wo es um Landbesitz geht, üblich sind. Aber ich habe kein Beweismaterial entdeckt, dass diese alte Frau eine öffentliche Gefahr darstellt. Ich garantiere Ihnen, sobald sie wieder zurück ist und die Jagdsaison beginnt, wird die Sache wieder aufflackern. Trotzdem, eine Verwahrung ist nicht gerechtfertigt. Ich sage Ihnen, ich lasse mir meine Arbeit nicht kaputt machen. Gerade erst ist es mir gelungen, sie von ihren wahnhaften Selbstgesprächen zu heilen. Was haben Sie dagegen? Was habe ich wogegen? Gegen Selbstgespräche. Die führe ich ständig. Und Sie wahrscheinlich auch. Nicht bis zur Paranoia. Auch Paranoiker haben Feinde, Doktor. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass es schreckliche Dinge gibt. Man braucht sie nicht zu erfinden. Hören Sie, die Frau behauptet, man habe auf sie geschossen. Ein Geschoss sei in ihrem Ohrläppchen stecken geblieben. Der Polizeibericht bezeichnet das als reines Hirngespinst. Auch im Arztbericht steht nichts von einer Verletzung. Sie sagt, die Jäger der Umgebung hätten ein Lama aus Peru, das sie auf dem Hof gehalten habe, verkrüppelt. Der Polizeibericht schließt die Existenz eines solchen Tieres schlicht aus. Ja, sie hat mir von ihrem Lama erzählt. Da hatten Sie es. Ich glaube ihr. Was bezwecken Sie damit? Muss Glauben einen Zweck haben? Der einzige Zweck kann der sein, der Frau zu helfen, dass sie wieder gesund wird. Dass ich an ihr Lama glaube, wird sie schneller heilen als ihre Elektroschocks, Doktor. Eine moderne Ansicht. Ihre Vorschriften lauten, die Schocks nur bei manischer Depression anzuwenden. Oder bei extremer Gewalttätigkeit. Was hier nicht zutrifft. Ich entscheide, wann ein Fall extrem ist und wann nicht. Kommen Sie bitte herein. Setzen Sie sich. Nun, Marinette, waren wir heute Morgen in der Sauna? Es ist mir zu heiß darin, Doktor. Das ist schade. Es täte Ihnen gut, sich die Melancholie aus dem Körper zu schwitzen. Versuchen Sie es heute Nachmittag noch einmal. Ich glaube nicht, dass ich es kann. Tun Sie es für mich, ja? Ich will es versuchen, Doktor. Die Madame Inspektor will Sie nach Hause schicken, Marinette. Ach, besser nicht. Was meinen Sie damit? Ich würde den Weg nicht finden. Jemand wird Sie begleiten. Ich will Ihnen keine Ungelegenheiten machen. Sie haben schon so viel für mich getan. Wollen Sie denn nicht nach Hause? Es ist nur... Sagen Sie ruhig alles, was Sie auf dem Herzen haben, Madame. Danke, Mademoiselle. Wollen Sie denn nicht zurück zu Ihren Tieren? Meine Viecher? Sicher hat sie niemand gefüttert. Das können Sie jetzt wieder selber tun. Der Weg ist lang. Ich weiß nicht, wann der Bus fährt. Madame Inspektor. Einen Moment, Doktor. Haben Sie Angst vor den Jägern, Madame? Vor denen? Die können mich ja gar nicht sehen. Wieso nicht? So winzig, wie ich bin? Sie bildet sich ein. Ich weiß, Doktor. Ich möchte es von ihr selbst hören. Ich habe vorgeschlagen, Sie zu entlassen, Madame. Ich sehe keinen Grund, Sie noch länger hier zu behalten. Es ist nur... Ohne meine Spritzen könnte ich wieder anschwellen, groß werden. Und Sie wollen nicht mehr groß werden? Auf keinen Fall, Mademoiselle. Warum nicht? Es hat mir so viel Leid gebracht. Ich verschreibe Ihnen ein paar Tabletten, Marinette. Vielen Dank, Doktor. Nein, keine Tabletten. Das habe ich zu entscheiden, Madame. Ohne Medikation schicke ich keinen Patienten nach Hause. Wenn möglich, versuchen Sie, keine zu nehmen, Madame. Nur wenn ich merke, dass ich groß werde. Und jetzt wird der Doktor Sie im Krankenwagen nach Hause bringen lassen. Nein, danke, Mademoiselle. Wenn Sie mir die Bushaltestelle zeigen würden. Da will ich dann warten. Zeit, dass du wieder da bist. Seit 2 Jahren hat mir niemand das Frühstück gebracht. Hast du mich erschreckt, Etienne? Komm zurück ins Bett, Marinette. Nein, ich darf nicht mit dir sprechen. Der Doktor erlaubt es nicht. Mir ist zu kalt. Nein, es ist verboten. Was soll ich tun? Ich darf nicht mit dir sprechen, Etienne. Frag mich nicht. Es war die einzige Chance, die ich hier hatte. Meldete ein Ferngespräch nach Kairo, Ägypten an und ob ich ihn verbinden könnte. Und ich sagte, wir müssen warten, bis eine Leitung frei ist. Wie lange? Ich weiß nicht, wie lange, eine Stunde vielleicht. Das kommt darauf an. Und bis dahin sagte er, wollen wir tanzen? Lachte in den Hörer und wollte meinen Namen wissen und ich sagte ihn. Obwohl Privatgespräche mit Kunden verboten sind. Und dann sagte er, er suche eine Frau zum Heiraten. Damit er in Frankreich bleiben kann, weil es in Ägypten keine Arbeit gibt. Und es wäre ganz egal, was für eine. Ich da am Telefon könnte es auch sein. Es sei nicht notwendig, mein Gesicht zu sehen. Meine Telefonstimme gefiel ihm ganz gut. Und er fragte, ob es mir was ausmache, dass er Araber sei. Und ich antwortete, in der Fernvermittlung arbeite ein tunesisches Mädchen. Und darüber lachte er und lud mich zu einem Couscous ein. Sein Cousin hatte ein Lokal in der Stadt. Und ich sagte, ihr Gespräch ist da, Monsieur, hier ist Ägypten. Ich habe dich dazu erzogen, nicht zu schluchzen, Marinette. Es ist nur, weil ich mein Lama nicht finden kann, Vater. Es ist weggelaufen. Nach Ägypten. Peru. Zigeuner haben es entführt. Ich muss es finden. Was haben Sie mir versprochen, Marinette? Ich weiß, Doktor. Es tut mir leid. Ehe ich hierher kam, konnte ich nur nachts nicht schlafen. Jetzt ist es Tag und meine Ziegen leben jetzt beim Schäfer Dallon. Und ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich bin's, Marinette. Geh fort. Hör mal. Ich schlafe einfach im Schuppen da drüben. Ich brauche nicht viel. Und ich repariere dein Dach. Ich will nicht, dass es repariert wird. Ich will, dass es einstürzt. Als ich zurückkam, war das Haus eine Ruine. Es war wieder die Natur, es zu reparieren. Es wäre keine Mühe. Ich will nicht, dass hier jemand wohnt. Ich hatte noch nie einen Untermieter. Ich muss mich irgendwo verstecken, Marinette. Oder sie schicken mich zurück. Du machst zu viel Lärm mit dem Ding da. Die werden dich bestimmt finden. Und mich auch. Niemand darf wissen, dass ich hier bin. Bist du auch geflüchtet? Geh fort. Geh zurück zu deiner Familie. Als ich aus der Klapsmühle kam, hatte ich keine Bleibe. Aber ich wusste, wenn meine Mutter mich aufnimmt und Verantwortung für mich übernimmt, dann müssen sie mich in Ruhe lassen. Sie lebt jetzt in der Stadt mit einem großen schwarzen Mann vom Senegal. Und als ich ihm sagte, wer ich bin, da schlang er seine mächtigen schwarzen Arme um mich, küsste mich auf den Mund und sagte, ich hatte nie einen Sohn. Hier auf dem Sofa ist Platz für dich. Wir müssen feiern. Ich hol uns schnell einen Joint aus Kajagras. Und als er weg war, kam sie ins Zimmer und sagte, hier sind 200 Francs. Für dich ist kein Platz. Hier geh weg, bevor er zurückkommt. Marinette, wie ich sehe, knabbern Sie wieder an den Zehennägeln. Die Gruppe ist sehr enttäuscht von Ihnen. Doktor, das ist nur, weil ich keine Angst habe, die Nase in die Brombeersträucher zu stecken und auf Verborgenes zu stoßen. Aber sicherlich, Marinette, ist das die Folge davon, dass ihr sie als kleines Mädchen in einen Schrankkoffer gesperrt hat. Erzählen Sie uns davon. Das ist eine lange Geschichte, Doktor. Fassen Sie sich kurz. 3 Minuten für jeden Bekloppten. Es war einmal... Das reicht. Es war einmal, ist vorbei. lässt du mich nicht rein, Marinette? Ich kann nicht. Warum nicht? Ich habe noch nie jemanden hier reingelassen. Noch nie. Ich kenne sonst niemanden. Lass mich rein. Es ist verboten. Und wenn ich nun... Wenn ich eine streunende Katze wäre, die an deiner Tür kratzt, was dann? Dann ließe ich dich herein. Was? Ich bitte dich höflich, aber nur einmal. Sie hindern mich nicht. Wenn Sie Gitarre spielen wollen, junger Mann, gehen Sie woanders hin. Hier kann man Sie im ganzen Wald hören. Na und? Der Lärm verscheucht durch die Vögel und macht die Hunde wild. Wer hat Ihnen überhaupt erlaubt, hier zu spielen? Marinette. Ist sie zurück? Das hätte ich mir denken können. Hätte man sie nicht wenigstens bis zur Paarungszeit festhalten können? Das schön, mein Sohn! Ihr Schweine! Das nächste Mal bist du dran, Würstchen. Meine Gitarre ist kaputt! Lass mich rein! Mach ihn jetzt! Lass mich rein. Ich kann nicht. Auf diese Art kennen Sie Ihre Gitarre gänzlich, mein Junge. Ich kann nicht. Du kannst es doch nicht leiden lassen. Zeig es mir, Vater. Du musst ihm den Hals zudrücken oder das Genick brechen. Ich kann nicht. Bei Bedarf zwei Tabletten nicht überdosieren. Nehmen Sie besser vier, Marinette. Ja, Doktor. Ja. Sich jetzt unter dem Mauer des Kampfes. verschwunden. Nehmen wir ihn doch auf, Etienne. Nur für den Winter. Das ist verboten, Marinette. Blaise! Er ist weg. Komm zurück ins Bett. Doktor, sehen Sie sich Marinette an. Ich sehe, Etienne. Ich bin sehr enttäuscht. Sie hört wieder die Hunde. Ich weiß, Etienne, die ganze Mühe umsonst. Ich hatte einen schrecklichen Traum, Doktor. Legen Sie sich hin, Marinette, und erzählen Sie mir davon. Ich habe geträumt, dass ich wieder angeschwollen bin. Nein! Die Hunde fingen zu bellen an und da dachte ich an meine Kupfertöpfe, die in der Vorratskammer hängen. Marinette! Ich weiß, Doktor. Ich weiß. Ich reibe mich mit Nelkenöl ein und schlafe in einer Zwinge. Aber ich glaube nicht, ja, dass ich es schaffe. Die Waldhühner rufen immer zu meinem Namen. Nehmen Sie zwei von diesen Tabletten, Marinette. Ich habe schon 6 genommen. Aber die Hunde hören nicht auf. Steck dir Watte in die Ohren und komm zurück ins Bett. Den Weiten in der Savanne im Dickicht. Ich bin nicht da. Es ist niemand zu Hause, dort, wo ihr mich sucht. Ich verstecke mich nicht, aber ihr findet mich nicht. Ich bin hier, wo ich bin, und ich bin nicht da. Wir brachten das Hörspiel »Die Schrumpfmarie« von David Z. Meyerowitz. Die Rollen und ihre Darsteller waren Marinette Hannelore Hoger, Blaise, Matthias Hase. Wärter 1, Kurt Ackermann. Wärter 2, Rolf B. Wessels. Zigeuner und Patient, Frank Ruppe. Zigeuner und Sprecher, Thomas Meinhardt. Psychiater, Wolfgang Carven. Meunier, Hermann Lause. Blanc, Fried Gärtner. Inspektor, Angelika Thomas. Sylvie, Katharina von Bock. Krankenschwester, Anke Engelsmann. Und Jäger, Peter Kämpfe. Musik, Nikolaus Jehn. Ton, Peter Nielsen. Schnitt, Waltraud Rasche. Regieassistenz, Daniela Staats. Und Regie, Christian Gebert. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1991.